Aus und vorbei, Evans. Sie sind gefeuert. Haben Sie mich verstanden? Raus mit Ihnen. Hast du das gehört? Er ist entlassen. Entlassen? Wenn er nichts mehr selber kann, dann kommt er halt ins Heim.